Die indische Zeitung World Mirror und die Internet-Homepage der britischen Sonnenpolitik-Studentengesellschaft brachten jüngst die Rede von Genossen Kim Jong-un auf dem 9. Kongress des sozialistischen Jugendverbandes Kim Il-sung. Leiten wir in der Kim Il-sung-istisch-kim-jong-listischen Jugendbewegung eine große Blütezeit ein? In der Zeitung erschien ein Foto von Marschall Kim Jong-un.